gern ändern will, doch keiner weiß recht wie. Der alte Adam hält nicht still, umsonst ist alle Mühe. Wie oft nahm ich mir selber vor und sagte jetzt ist Schluss. Doch langsam schwindet mein Humor, denn ich kann nicht, wie ich gerne will und muss. Dass ich mich fröhlich ändern darf, mein unverdientes Glück. Der Meister, der mich nicht verwarf, der ändert mein Geschick. Bist du mit Willen, Herz und Sinn zur Änderung bereit? Der Meister kriegt dich auch noch hin, sag ihm alles und er ändert dich noch heute. Sag ihm alles und er ändert dich noch heute.